Yes, yes, yes, we are back. Ja, ja, ja, wir sind zurück. You know, we have to understand. Wir müssen verstehen, that there's something that goes together with the love of power. Dass etwas mit der Liebe zur Macht zusammengeht. And that is the love of recognition. Und das ist die Liebe zur Anerkennung. You know, and this is also something that is very strong in the world. Das ist auch in der Welt sehr stark ausgeprägt. You know, world, people in the world, they want to be recognized. Menschen in der Welt wollen anerkannt werden. Think how Jesus confronted the religious people in Matthew chapter 23. Überlege, wie Jesus die religiösen Menschen in Matthäus 23 konfrontierte. You know, he told them, he said, they do things to be seen by men in verse 5. Er sagte in Vers 5, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. In the love, the place of honor. Sie lieben den Platz der Ehre. You know, and Jesus clearly spoke against that. Jesus hat ganz klar dagegen gesprochen. James warns against it very strongly. Jakobus warnt davor sehr eindringlich. You know, he said, when a rich and a person that has some recognition in the world comes in, don't you put him to the front. Er sagte, wenn ein Reicher und eine Person, die in der Welt anerkannt ist, hereinkommt, dann setze ihn nicht in die vorderste Reihe. You know, this is a very common thing today in the Christian world, unfortunately too. Dieses Verhalten ist sehr verbreitet, leider auch unter den Christen. You know, I remember. Ich erinnere mich. I was asked to preach, to minister at the house of a brother from the church that I used to be part of. Ich wurde gebeten, in einem Haus eines Bruders der Kirche, der ich früher angehörte, zu predigen. You know, from a brother of the church that I was. Eines Bruders der Kirche, der ich früher angehörte. You know, and they asked me to go back. I never went back. Sie fragten mich, ob ich noch einmal kommen könnte. Ich wollte nicht mehr. I felt really, really bad, actually. Ich fühlte mich wirklich sehr, sehr schlecht. But I didn't know what expected me, so I went. Aber ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Also ging ich. You know, there was. They said he has a cell group in his house and. They really want you to go and speak there. Sie sagen, es gibt dort einen Hauskreis und diese wollen wirklich, dass du kommst. I walk into the place. Ich kam in das Haus. And I didn't realize that he was probably one of the richest men, if not the richest man in that huge city. Und ich realisierte nicht, dass er vermutlich einer der reichsten, wenn nicht der reichste in dieser Stadt war. Yeah, and he gave millions to that church. Und er gab dieser Kirche Millionen. You know, and when I walked in there, I just felt uncomfortable. Als ich in das Haus eintrat, fühlte ich mich einfach unbehaglich. And then it became clearer throughout the evening. Während des Abends wurde es klar. That everything was about wanting to be recognized. Dass alles darum ging, anerkannt zu werden. You know, it just made me feel so uncomfortable because this is how the world works. Ich fühlte mich so unbehaglich, denn so funktioniert die Welt. You know, we in the kingdom, we don't do things to be recognized. We do things for Jesus. Im Königreich machen wir nicht Dinge, um anerkannt zu werden. Wir tun sie für Jesus. Think about how people who have the love of power and the love of being recognized, how much they spend to preserve their image. Denk darüber nach, wie viel Zeit die Menschen, die die Liebe zur Macht und zur Anerkennung haben, für ihr Ansehen aufwenden. You know, they have to always have an image of greatness and perfection, even though they're not. Ihr Ansehen muss immer perfekt und großartig sein, auch wenn sie es nicht sind. Be very careful that you don't fall into the trap of love of recognition, which goes together with the love of power. Sei sehr vorsichtig, dass du nicht in die Falle der Liebe zur Anerkennung tappst, die mit der Liebe zur Macht zusammengeht. These robs God of his glory. Diese rauben Gott seine Herrlichkeit. But you know, I have found out something that is often not understood very well. Ich habe etwas herausgefunden, was sehr oft nicht richtig verstanden wird. And it is things of this world, which I'm talking about mindsets and attitudes. Dinge dieser Welt und ich spreche von Denkweisen und Einstellungen. They very easily try to sneak into our heart. Die versuchen sich leicht, oft unbemerkt in unsere Herzen einzuschleichen. They sneak in without us even realizing what happened. Sie schleichen sich ein, bevor wir überhaupt bemerken, was passiert. So always ask yourself this question. Stelle dir immer diese Frage. Why do you do what you're doing? Warum machst du das, was du machst? You know, for instance, I'm using the social media quite strongly. Zum Beispiel, ich benutze die sozialen Medien sehr häufig. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. I was actually on an aeroplane from the north in Brazil coming to Sao Paulo. Ich war im Flugzeug unterwegs vom Norden Brasiliens nach Sao Paulo. You know, and the Lord said to me. Und der Herr sagte zu mir. Reinhard, I really want you to use the social medias. Reinhard, ich will wirklich, dass du die sozialen Medien benutzt. I had already closed my Facebook. Ich hatte schon mein Facebook gelöscht. I did have an Instagram. Ich hatte ein Instagram. But you know, it wasn't really going very great. We didn't put a lot of effort into it. Es lief nicht wirklich gut. Wir steckten nicht viel Aufwand hinein. I never really wanted to use it. Ich wollte es nie wirklich benutzen. But when the Lord said to me, Reinhard, I really want you to use social media. Aber als der Herr zu mir sprach, Reinhard, ich will, dass du wirklich die sozialen Medien benutzt. I immediately responded, said, okay, Lord. Antwortete ich sofort und sagte, okay, Herr. I don't understand how this stuff works. Send me the right people and I'm willing to obey. Ich weiß nicht, wie dies funktioniert. Schick mir die richtigen Leute und ich werde gehorchen. Do you know how many people I have sat with? Weißt du, mit wie vielen Menschen ich zusammengesessen bin? Who use the social media for one purpose only, to be recognized. Die sozialen Medien nur aus einem Grund benutzten, und zwar, um anerkannt zu werden. Let me tell you something. Lass mich etwas sagen. They get very, very stressed. When there are any negative comments. Es stresst sie sehr, wenn sie negative Kommentare bekommen. These people are addicted to having good comments. Diese Menschen sind süchtig nach guten Kommentaren. Listen, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Whatever you comment, whatever you agree or disagree with me, that makes no difference. It's your problem. Was auch immer du kommentierst, womit du auch immer mit mir übereinstimmst und nicht übereinstimmst, das macht keinen Unterschied. Das ist dein Problem. But I realized how easily it creeps into our hearts. Ich bemerkte, wie einfach sich dies in unser Herz einschleicht. We want to be recognized. Wir wollen anerkannt werden. We love power and influence. Wir lieben Macht und Einfluss. This is a dangerous thing. It's an enemy of the soul. Das ist eine gefährliche Sache und ein Feind unserer Seele. Tomorrow we'll talk about another aspect. Morgen sprechen wir über einen weiteren Aspekt.